wir wollen wissen, was genau die Leute hier wollen in Kiez. Was wollen sie ändern? Was wollen sie? Wissen Sie, was so ehrlich gesagt mich interessiert? Nein, gar nicht. Ehrlich gesagt, ich gehe nicht. Ehrlich gesagt, was soll ich da noch rumwickeln und nö? Aber vielleicht wollen Sie was ändern, wollen Sie, oder? Ja, ich möchte was ändern, mehr Geld bekommen. Ach so, okay, das ist schon was. Das ist schon was, zum Beispiel. Ich nehme das auf. Ja, ich weiß, er soll da aufnehmen. Was und? Ich sag ja nichts. Okay. Hallo, schönen Morgen. Wünsche ich Ihnen auch, danke schön. Das ist das Atelier, was das ist, wir machen verschiedene, also wir machen Ausstellungen von verschiedenen Künstlern. Also Malerei, Skulptur, Installation, Fotografie auch. Die letzte Woche war zum Beispiel eine Ausstellung von einem Fotograf, eine Dokumentation von den Konflikten zwischen Katholiken und Protestanten. Ach so. Und das war, da ist ja immer so Krach da. Genau. Und das war eine Dokumentation. Bei uns nicht, bei uns ist es ganz friedlich. Ja, genau. Also hier gibt und auch noch mit den Moslems oder so ist auch. Ja. Auch alles okay, kann man nicht meckern. Nee. Genau. Ja. Sind Leute, die meckern, aber. Ja, kann man nicht meckern, aber ja. Bei uns die ist sind ja auch richtig Leute. So ein Bezirk, das heißt, ist ja mehr Moslems, ne? Mhm. Wie ja. Katholiken oder wie. Ne? Ja, ja. No, aber mich stört das nicht. Aber wir reden sind, auch. Ich habe eine Freundschaft, ich habe eine Freundschaft schon 30 Jahre mit Türken. Aha, ja. Und ich kann mich nicht beklagen. Ja. Kommen Sie aus Deutschland? Ja. Ich komme aus Deutschland, ich komme aus Schlesien. Wissen Sie, wo Schlesien ist? Oberschlesien, in Polen. In Polen? Ah, okay. Ne? Ja. Also okay. Wissen Sie, dass hier Soldina, oder also wir sind in Soldina Kiez. Soldin ist eigentlich ein Dorf in Polen. Und das kommt von einer Siedlung, aus einer Soldin. Siedlung. Solin, aber Soldin. Nicht Soldin, Solin. Also das ist wie eine Umwandlung des Wortes. Aber das ist eigentlich, das kommt aus einer, so vor 300-400 Jahren, aus einer Siedlung aus Polen. Das ist eigentlich ein polnischer Name, der Soldin. Solin, aber Solin ist halt am Meer da, ne? Da oben. Ja, an der Küste. Und wir sind ja von unten, wo Tschechei schon ist, ja. Das war einmal alles deutsch. Und dann hat der Pole das wieder genommen zurück. Und deswegen. Und wir sind ja schon zur Schule gegangen. Dann Das ist hier zum Beispiel. Hatschi. Das ist ein Bild von. Also von 1900. Das ist Anfang. 1953, Anfang 1901. So sah diese. Ja, hier war, was ich von meiner Nachbarin weiß, weil sie wohnt schon 60 Jahre hier, da hat sie gesagt, das war nur ein Platz, aber ein Theater oder was hier, oder Kino oder was, ne? Und dann haben die gebaut, Vaterländischer Bauverein hat so eine Siedlung. Kennen Sie die Wiesenthaler Straße? Nee. Das ist hier die nächste von Soldina Straße. Genau. Da, so sah das aus vor der Bäcker ist da. 100 Jahre. Aha. Also hier ist der Bäcker, hier gibt es einen Bettladen. Unser Atelier ist hier. Ach so. Da woher haben Sie solche Bilder noch? Von, ich habe in der Bibliothek angeschaut, einfach durch die Geschichte des Kiezes, alte Bilder und so, habe ich eine Menge Material gefunden. Also, wie gesagt, wir wünschen euch einen schönen Tag. Danke, gleichfalls. Gut, viel Erfolg noch. Danke Ihnen. Sie haben schon beigetragen zum Erfolg. Also, na ja. Tschüss.